Ich bin Chief of Police, ja, das steht im System. Mein Arbeit-EDF-CIA, ein altes Problem. Ruf mich Joshua, nenn mich Joshua Riggs. Hauptsache die Akte stimmt, sonst geht hier nichts. Dunkelblond, grüne Augen, 6 in Text, echt 9. Jede Zahl ist ein Code, den ich mir verzeih. Ein Anruf geht raus, plus eins im Eise, wer weiß, was ich tu. Ich brauche das Buch, ich brauche die Karte, beides Buch, bevor mich die Adresse holt in den tiefen Tod. Ein Anruf geht raus, plus eins im Eise, wer weiß, was ich tu. Ich brauche das Buch. Ein Anruf geht raus.